2, 3. Hallo, ich heiße Monika. Ich bin Katja. Das ist Samira. Woher kommen Sie? Aus Deutschland. Ich wohne jetzt in Berlin. Was möchtest du trinken? Zwei Kaffee, bitte.